In der vergangenen Woche hatte eine Gruppe von rund 100 Lungenärzten den gesundheitlichen Nutzen der aktuellen Grenzwerte bezweifelt. Allerdings ohne eine wissenschaftliche Untersuchung vorzulegen. Verkehrsminister Scheuer sprach dennoch von Fakten in der Dieseldebatte und kündigte an, das Thema auf EU-Ebene zu diskutieren und sich gegebenenfalls für eine Entschärfung der Grenzwerte einzusetzen. Rund 600 Kilometer entfernt in Berlin hielt Umweltministerin Svenja Schulze dagegen. Die angestoßene Debatte trage nicht zur Versachlichung bei, kritisierte die SPD-Politikerin. Im Gegenteil, in den letzten Tagen wurden viele Fakten verdreht und die Menschen verunsichert. Verunsicherung kann und darf aber niemals die Aufgabe verantwortlicher Politikerinnen und Politiker sein. Ein kleiner Gruß an Ihren Kabinettskollegen Scheuer. Die Grenzwerte seien eine gesellschaftliche Garantie für saubere Luft. Und ich sehe überhaupt gar keinen Anlass dafür, das abzuschwächen. Sie sei nach wie vor gegen Fahrverbote, betonte die Umweltministerin. Die Lösung für saubere Luft laute saubere Autos. Und deswegen sollten die deutschen Autohersteller endlich die Nachrüstung der Dieselfahrzeuge unterstützen. Da muss der Bundesverkehrsminister den Druck erhöhen und Überzeugungsarbeit leisten. Das verhindert dann wirklich Fahrverbote, Scheindebatten um Grenzwerte, die Menschen verunsichern und für dumm verkaufen, tun das sicherlich nicht. Um ihre Position zu untermauern, hatte die Bundesumweltministerin den Arzt Christian Witt von der Berliner Charité mitgebracht. Luftschadstoffe wie Feinstaub und Stickoxid gehörten weltweit zu den am besten untersuchten Substanzen. Ihre schädliche Wirkung für die Gesundheit sei belegt, erklärte der Universitätsprofessor für Pneumologie. Wir haben gar keinen unteren Wert, wo wir sagen könnten, hier kann der Kinderwagen guten Gewissens stehen, sondern die Daten geben eher Anlass dazu, den Grenzwert, den wir jetzt von 40 haben, auch weiter nach unten anzupassen. Die Bundesregierung nehme die verschiedenen Erklärungen aus der Ärzteschaft zur Kenntnis, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert. Zuletzt hatte neben der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin auch das Forum der Internationalen Lungengesellschaften der Stellungnahme der deutschen Lungenärzte widersprochen. Wir nehmen das zum Anlass, darüber nachzudenken, wie man die unterschiedlichen Positionen zusammenbringen kann, wie man also eine fundierte gemeinschaftliche Position herstellen kann. Darüber werde mit der Leopoldina als Nationale Akademie der Wissenschaften gesprochen, so Seibert. Die Präsidentin des Bundesumweltamtes, Maria Krautsberger, wies Kritik zurück. Die Messstationen in Deutschland legen so, dass die Werte besonders hoch ausfielen. Deutschland misst die Luftqualität nicht strenger als andere Länder in der EU, wie bisweilen unterstellt wird. Im Februar sollen externe Experten damit beginnen, die Standorte der Messstellen bundesweit zu überprüfen.